SWR 2 Dschungel mit Roland Wagner. Ich brauche keinen Maserati. So ganz überzeugt klingt das nicht, oder? Wie würden Sie reagieren, wenn Ihnen eine flüchtige Bekanntschaft an der Hotelbar plötzlich sehr viel Geld anbieten würde? Sie würden wissen wollen, für was, oder? Oder wüssten Sie lieber, wie viel Geld genau? 5 Millionen. Vorsicht, schon sind Sie mittendrin in einer Geschichte, die nicht wirklich gut für Sie ausgehen kann. Dazu gleich, danach dann ab etwa 22:30 der Musikdschungel mit melancholischen Tönen aus Hamburg. Es tut so gut, dich wiederzusehen. Bisschen komisch, in den Arm zu nehmen, mein Freund. Ich geb ein aus, was willst du trinken? Außerdem groovige Blue Notes aus New York. Sun up, sun down, and what mercy have they found? The world, it keeps on. Mehr Musik ab etwa 22:30. Jetzt erstmal Business as Usual. Ein Hörspiel von Christoph Zapatka. Das war schön. Ja. Tut gut, von zu Hause weg zu sein. Finde ich auch. Du bist immer noch ein richtiger Gentleman. Danke. Lass uns noch was trinken. Gerne. Weißt du, was ich wirklich sehr romantisch fand? Nein. Kleiner Rotwein. Und dann? Dann... Verzeihen Sie bitte, aber wir haben schon geschlossen. Also, wir sind hier, um ein richtig schönes, romantisches Wochenende zu verbringen. Bis jetzt hat das auch prima geklappt. Jetzt wollen Sie uns den Abschluss versauen? Hören Sie, ich kann wirklich nicht. Wirklich nur einen Wein? Einen kleinen... Rotwein. Tut mir leid, aber... Aber? Oh, guten Abend, Herr Wagner. Schön, dass Sie uns beehren. Guten Abend. Will er nicht mehr? Hockt auf seinen Getränken wie eine Glucke. Wir wollten gerade gehen. Ja? Ich dachte, Sie wollten noch was trinken. Nur einen kleinen Wein. Das trifft sich gut. Ich hätte jetzt auch gerne einen Schlummertrunk. Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Wagner. Aber mein Chef... Ihr Chef? Den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Macht nichts, ich kann Heinz ja anrufen. Mögen Sie den Rotwein eher fruchtig oder eher schwer? Kann ruhig fruchtig sein. Schön. Dann holen Sie doch mal aus Ihrem Keller eine schöne Flasche Pommerol. Was haben Sie denn da? Wir haben einen 93er Lafleur, einen 96er Petit Village und natürlich verschiedene Jahrgänge von Petrus. Prima, dann bringen Sie mal 2 Flaschen Petit Village. Und während der ein bisschen Luft schnappt, nehmen wir 3 Gläser vom Röderer Kristall, oder? Klingt gut. Sehr gern. Zum Wohl. Danke. Prosit. Prost. Prost. Sehr gern. Danke. Wir machen eine Ausnahme. Wir rauchen sonst nicht. Vielen Dank. Geben Sie ihm ruhig noch eine Viertelstunde. Sehr gern. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Wagner. Meine Freundin nennt mich Mark. Sonja Krause. Rüdiger Krause. Ich freue mich, dass ich doch noch jemanden gefunden habe, der mit mir trinkt. Wir freuen uns, dass wir noch jemanden gefunden haben, der uns die Bar öffnet. Aber ich bitte Sie, das war doch völlig eigennützig. Der Champagner ist ausgezeichnet. Allerdings. Sozusagen meine Hausmarke, wenn man hier von Haus sprechen kann. Sie leben hier? Leben. Kann man so sagen. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich viel unterwegs bin und so komme ich hierher. Nicht das schlechteste Quartier. Da haben Sie recht. Und Sie sind auf Besuch in Berlin? Ja. Wir haben uns mal ein wirklich freies Wochenende gegönnt. Das ist doch schön. Alles hinter sich lassen. Ja, eine kleine Flucht sozusagen. Flucht. Manchmal muss das sein. Tim, organisieren Sie uns doch bitte noch was zu essen, ja? Sehr gern. Ich bitte mich kurz zu entschuldigen. Ich komme wieder. Wenn es wie jetzt fand. Sie, ihr, könnt euch gerne bedienen. Danke. Der ist ja lustig. Was ist das denn für ein Beruf, in dem er in solchen Hotels abhängt? Vielleicht ist er ja Waffenhändler oder Drogen. Nein, nein, irgendwas mit Politik. Ist beeindruckend. Der Barmann springt, wenn der Typ was will. Finde ich klasse. Willst du noch eine? Auf jeden Fall. Es ist so schön mit dir. Und mit dir. Ich hatte leider das Feuerzeug mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt nicht so lange gewartet. Nein, alles gut. So langsam könnte der Pomeroy soweit sein. Wir warten nur noch auf den eifrigen Tim. Er kann ganz großartig sein, wenn er will. Bitte einmal austrinken? Ah, da ist er schon, mitsamt seinem Häppchen. Korrigieren Sie mich, Tim, aber ich meine, der Pomeroy dürfte jetzt soweit sein. Also, auf die kleinen Fluchten. Auf die kleinen Fluchten. Ist doch schön, wenn man auch wieder nach Hause kommen kann, was? Ja, so ein bisschen Tapetenwechsel ist viel wert. Das will ich gerne glauben. Man nimmt ja immer ein bisschen Fremde nach Hause mit, oder? Ja. Ich denke, dass wir uns noch lange daran erinnern werden. Davon bin ich überzeugt. Ja. Und morgen geht's dann wieder zurück ins schöne Heidelberg? Bitte? Heidelberg. Ja. Intuition. Intuition? Ja, ich habe... Ist das jetzt schlimm? Ein Schuss ins Blaue. Guter Treffer. Egal. Wir nehmen morgen den Zug und fahren ganz gemütlich. Ich habe Flugangst. Fliegen lohnt sich auch gar nicht auf der kurzen Strecke. Ökobilanz und all sowas. Was machen Sie denn so? Neugierig? Sonja? Entschuldigung. Kein Problem. Ich bin hier, wenn Messe ist. Dann komme ich her, informiere mich und kaufe ein. Ich bin Einkäufer. Super Job. Klingt toll, was? Ist es bestimmt auch. Naja, man fährt an die tollen Orte mit den exotischen Namen und sieht dann doch nichts. Taxi vom Flughafen zum Hotel, vom Hotel zur Messe, von der Messe zum Hotel, vom Hotel zum Flughafen, dann wieder vom Flughafen. Ein Perpetuum mobile. So habe ich das noch nie gesehen. Und was treibt dich an? Hoppla! Naja, ein Perpetuum mobile braucht doch Energie. Im Idealfall nur einmal. Und? Was ist schon ideal? Gute Frage. Ich bin gleich wieder da. Noch einen Schluck? Rüdiger? Gerne. Tolle Frau, deine Sonja. Stimmt. Echtes Schmuckstück. Sonja ist unbezahlbar. Ist sie das? Klar. Unbezahlbar. Absolut. Ab wann beginnt das denn bei dir? Was? Unbezahlbar. Ich verstehe nicht. Ein Maserati. Ist der für dich unbezahlbar? Naja. Ich stelle ihn dir vor die Tür. Bitte. Als Tausch. Tausch. Für Sonja. Müsste schon mehr kommen. Im Ernst? Im Ernst? Natürlich nicht. Man kann seine Frau nicht wegtauschen. Ich will auch nicht. Sicher. Ich gehe mal nach oben. Ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. Noch einen Schluck? Nein, danke. Ihr habt euch doch nicht gelangweilt ohne mich? Nein, nein. Wir haben uns etwas kennengelernt. Das freut mich. Wir gehen hoch. Möchtest du noch austrinken? Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht haben Sie ein Kärtchen. Selbstverständlich. Ihr auch? Sie. Wer weiß. Vielleicht sieht man sich wieder. Ich würde mich freuen. Wir uns auch. Zum Heilenheim beim Hauptbahnhof, so lautet die Devise, in Heidelberg am Hauptbahnhof, daheim. Wo alle schönen Palmen stehen. Schön. Brauchst du noch lang? Bin gleich soweit. Ich stelle dir einen Maserati vor die Tür. Bleiben Sie entspannt mit Klassikradio. Das Bad ist frei. War doch ein tolles Wochenende, oder? Super. Danke nochmal. War doch dein Geburtstag. Der Typ war heiß. Allerdings. Hast du seine Karte noch? Ja. Hebst du die auf? Ich weiß nicht. Zeig mal. Heute Abend, okay? Date Up. Weiterbildung und Entwicklung. Sie sprechen mit Rüdiger Krause. Wagner. Wagner? Wagner. Aus dem Adlon in Berlin. Ach! Du, ich bin jetzt 3 Tage am Stück in Frankfurt und dachte, vielleicht habt ihr Lust, mit mir essen zu gehen. Wann kämst du dann vorbei? Rüdiger, es geht nicht darum, wann ich vorbeikomme. Bitte? Ich kann hier nicht weg, aber ihr könntet doch in euer Auto springen und herfahren. Ich bin im Frankfurter Hof, man kann da ganz gut essen. Verstehe, ich frag Sonja. Frag sie. Ruf sie im Laden an. Im Laden? Sie ist doch im Laden, oder? Woher? Stand auf der Karte. Ach so, ja, klar. Lass mich nicht hängen, Rüdiger. Ich ruf dich an. Bitte in 100 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Frankfurter Hof. Warum machen wir das? Abenteuer. Abenteuer? Ja. Der Typ ist verrückt. Aber sympathisch. Wenn ich nicht sicher wäre, dass ich dir vertrauen kann, dann... Kannst du. Und ich dir? Felsenfest. Was meinst du damit? Nichts. Kann ich dir vertrauen? Felsenfest. Was soll das? Ich wollte mit dir in Ruhe reden. Sonja ist wirklich eine tolle Frau. Das hatten wir schon. Hör mir mal zu. Ich tue mein Bestes. Mir ist nicht nach Scherzen. Wir fahren in einer halben Stunde. Ich habe gleich eine Vorlesung. Mach dich mal nicht so wichtig. Vorlesung. Das nennst du eine Vorlesung. Du versuchst irgendwelchen Hirnis die Grundbegriffe von SAP beizubringen, im vollen Bewusstsein, dass deine Studenten alles vergessen haben werden, wenn sie wieder in ihrem Betrieb angekommen sind. Mach dir nichts. Dann können sie dich ja wieder buchen und du kaufst ihnen dieselbe Scheiße nochmal vor. Woher weißt du das? Das ist doch völlig uninteressant. Uninteressant? Ich habe das Gefühl, dass du uns ausspionierst. Meinetwegen. Ich wollte was ganz anderes mit dir besprechen. Aber egal, du bist in deiner Welt. Du willst auch so bleiben, du willst dich nicht verändern. Meinetwegen. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich wollte euch etwas bieten, aber ihr seid ja glücklich, so wie ihr lebt. Allerdings. Wann beginnt bei dir unbezahlbar? Ich brauche keinen Maserati. 5 Millionen. Wofür? Das ist doch abartig. Warum fahrt ihr dann nach Frankfurt? Besucht jemanden, den ihr gar nicht kennt? Nur weil ihr eingeladen werdet? Nein. Nein, mein Lieber, bei euch fehlt was. Vielleicht seht ihr das noch nicht, aber ich von außen, ich kann das sehen. Ich kann auch sehen, dass dir was fehlt. Wir müssen jetzt wirklich los. Okay. Fahr vorsichtig. 5 Millionen. Pass gut auf Sonja auf. Ja? Hallo. Sonja, das ist ja schön. Ich muss mit dir reden. Lass uns rausgehen. Hast du wieder angefangen? Nein, ich bin nur nervös. Nervös? Ich wollte es dir schon heute Morgen sagen, aber ich habe keine Gelegenheit gefunden. Darf ich gespannt sein? Nein. Nicht so. Was denn? Vergiss es. Jetzt will ich es auch wissen. Als wir in Frankfurt waren, da... Ja? Ach, Marc hat mir was geschenkt. Was geschenkt? Ja. Ich habe das nicht weiter ernst genommen, aber heute Morgen im Bad, da habe ich es mir angesehen und dachte, ich sollte mit dir darüber reden. Was denn? Hier. Oh, Scheiße. Das habe ich auch gedacht. Einfach so. Ja. Er hat es mir zum Abschied in die Hand gedrückt. Und du hast es einfach eingesteckt. Ich habe das alles nicht ernst genommen. Ich habe diesen ganzen Typen nicht ernst genommen. Ich fand es lustig, mal wieder mit dir einen drauf zu machen. Und wenn er bezahlt? Umso besser. Eben. Aber so ein Ring. Ja. Was ist der wert? Also, der Juwelier sagte mir, dass ich 15.000 bekommen würde. Bitte? Ja. Großer reiner Stein. Keine Fehler. Super Feuer. Seltener Schliff. Makelloses Weiß. Das Gold ist auch sehr hochwertig. Was machen wir damit? Ich will ihn nicht haben. Ich fühle mich verpflichtet. Ich will mich nicht verpflichtet fühlen. Musst du nicht. Nein? Wie soll ich mich denn fühlen? Super, weil man mir Diamanten vor die Füße schmeißt? Das wäre dein Job eigentlich. Sorry. War nicht so gemeint. Ich kümmere mich drum, okay? Wie willst du das denn machen? Keine Ahnung. Ich will mit dem Typen nichts zu tun haben. Pass gut auf sie auf. 5 Millionen. Ich stelle ihn dir vor die Tür. Unbezahlbar. Unbeginnt. Unbezahlbar. Da müsste schon mehr kommen. Mehr. Wie viel mehr? Pass gut auf sie auf. Rüdiger, das ist ja schön. Was gibt's? Ein Ring zu viel. Ein Ring? Sie zu knechten. Sie alle zu binden. Und so weiter. Aha. Was für ein Ring? Den du Sonja geschenkt hast. Ach, der. Ja, schönes Stück, oder? Was soll das? Ich hab dir doch gesagt, sie ist eine schöne Frau. Sie will ihn nicht. Das tut mir leid. Ich dachte immer, mit Diamanten macht man nichts falsch. Falscher Geber! Ach so. Jetzt verstehe ich. Du bist neidisch. Spar dir das Konkurrenzgetue. Konkurrenz? Nein. Nein. Was ist dann dein Problem? Du rufst mich aus dem Auto an. Du fährst so schnell und du bist auf dem Weg zu mir. Keine Konkurrenz. Ich wollte dir den Ring zurückgeben. Oh, bitte. Gerne. Lass uns dinieren und morgen früh beim ersten Nebel gehen wir beide dann auf den Frankfurter Hauptfriedhof. Sehr idyllisch. Und sehen mal nach, wer kugelfest ist. Ich will nur den Ring abgeben. Prima, du weißt ja, wo ich zu finden bin. Bitte in 100 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Frankfurter Hof. Rüdiger! Da bist du ja. Etwas unpassend gekleidet, aber was soll's. Muckibude. Weißt du, in meinem Metier kommt das auf das Äußere an. Was willst du von ihr? Von wem? Von Sonja. Nichts. Ich will was von dir. Was? Hab ich das schon gesagt. Also, ich brauche ja noch 20 Minuten und dann gehe ich in die Sauna. Nach Sport siehst du ja nicht gerade aus. Auch nicht nach Sauna. Dann leg den Ring da auf die Bank. Dann fährst du wohl nach Hause, oder? Und du? Ich hab noch Geschäfte. Ich leg den Ring auf die Bank. Danke nochmal. Mach's gut. Den Köder hast du geschluckt. Das war schön. So schön. Überraschend. Danke. Ich hatte schon nicht mehr dran geglaubt. Also, Mit dem Ring. Das war ja schon eine heiße Nummer. Ich habe echt einen Schreck bekommen. Aber wie du dann reagiert hast, das hätte ich nicht gedacht. Das musste einfach sein. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich denke, von diesem Herrn Wagner werden wir jetzt nicht mehr so viel hören. 5 Millionen. Er wollte mich nur verarschen. Treuetest. Mann, bin ich blöd. Den hat Sonja besorgt. Ein Treuetest. Die ist ja clever. War das ein Schauspieler? Hat er gut gemacht. Keine Frage. Und wenn nicht, wenn er wirklich, aber wie soll das gehen? Schwachsinn. Schwachsinn. Alles okay? Ja, klar. Ich habe gerade gefragt, ob du noch was trinken willst und du hast Schwachsinn gesagt. Ich war in Gedanken. Das merke ich. Tut mir leid. Ich dachte, wir seien uns für einen Moment nahe gekommen. Aber was soll's? Rüdiger, du hast deinen Ring vergessen. Ich hab's kapiert. Der Treuetest. Schicken Sie uns Ihre Rechnung. Ich werde mich um alles kümmern. Treuetest? Es ist okay. Also, wenn du jetzt auf dem Weg zu Date-Up bist, dann solltest du ganz vorsichtig sein, dass sie dich nicht anhalten. Du bist ja völlig Hacke. Ich bin völlig nüchtern. Prima. Dann hör mir mal zu. Kann ich was Schriftliches haben? Willst du mich verarschen? Ich will nur alle Details verstehen. Ich erkläre es dir noch einmal. Versuche alles abzuspeichern. Hier wird nichts aufgeschrieben. Okay. Der Deal ist einfach. Du erhältst die vereinbarte Summe bar oder auf ein Nummernkonto. Wir erhalten Sonja. Wer ist wir? Wen interessiert das? Mich. Wenn ich dir sagen würde, dass ich beauftragt bin, deine Frau zum bestmöglichen Preis zu erwerben, was würdest du sagen? Du würdest mir nicht glauben. Sie ist immerhin schon 37 und ein kleines bisschen Sport würde ihr auch gut tun. Natürlich würden ihre grauen Strähnen ihren Preis genauso drücken wie dieses klitzekleine Schmetterlingstattoo. Eine Jugendsünde, gewiss, aber dennoch ein Makel. Für den einen vielleicht, aber der andere, der mit dem vielen Geld, der ganz verrückt nach Einzelstücken ist, für den ist das eine Wertsteigerung. Gut geraten. Oh nein, mein Lieber, ich rate nicht, ich weiß. Schwachsinn. Du rufst mich an und schon stehst du hier vor meiner Tür. Und willst mir klar machen, dass ich dir egal bin? Das soll ich dir glauben? Ich muss diesen völlig absurden Vorschlag verstehen. Absurd? Was ist daran absurd? Ich bin beauftragt worden, ein Geschäft zu machen. Nun gut, die Ware ist ungewöhnlich, aber du verdienst dein Geld damit, dass du für teures Geld anderen Menschen eine Buchhaltungssoftware erklärst, die ja letztendlich den Zweck hat, viel Geld zu sparen. Wie kommt es, dass du dich krank meldest, um endlich mal wieder deine Frau zu vögeln? Was macht dich denn so heiß? Ich mach dich heiß. Und das ist keine Eifersucht. Du hast plötzlich einen Begriff vom Menschen als Ware. Schon willst du sie besitzen. Schon musst du dich ihrer Funktionstüchtigkeit versichern. Und dann, und das ist wirklich absurd, besuchst du einen potenziellen Interessenten, um nochmal über den Marktwert zu verhandeln. Das ist für mich absurd. Es tut mir leid, dass ich mich deiner Philosophie wenn man das so nennen kann, nicht anschließen mag. Egal. Ich würde erhöhen, aber das ist für dich nicht mehr von Interesse. Du hast plötzlich gemerkt, dass du deine Frau liebst. Wie schön, ich wünsche euch viel Glück und denk dran, nichts ist für immer. Das war zum Dienstag. Ich fahre auch gleich. Meine Geschäfte hier sind durch. By the way, ich bin immer mobil zu erreichen. Immer. Das wird nicht nötig sein. Schneller als du denkst, mein Lieber. Schneller als du denkst. So ein arrogantes Arschloch. Der Mensch als Ware. Was soll ich mit dem Geld? Absurd. Vielleicht hat es uns näher gebracht. Umso besser. Wir sollten heute mal was unternehmen. Einfach wegfahren. Ich krieg mein Geld sowieso. Frankreich. Land der Romantik. Sie sollte mal ein bisschen auf ihre Figur achten. Ist keine 20 mehr. 5 Millionen. Unsinn. Wir fahren raus hier. Schatz? Ja? Ich wollte dich nicht stören, aber die Firma hat gerade angerufen. Ja und? Gib mir mal bitte das Handtuch. Die wollten wissen, ob du wieder gesund bist. Ob ich wieder gesund bin? Die meinten, du hättest dich krank gemeldet. Ach, unseretwegen. Erinnerst du dich? Aber das war vorgestern. Und? Was war mit gestern? Was soll sein? Ich wollte nur mal fragen. Wo warst du gestern? Ich habe mich nicht so gut gefühlt. Du warst nicht zu Hause. War ich nicht? Ich hatte nämlich gestern eine romantische Anwandlung. Wegen vorgestern. Ich habe gedacht, vielleicht ist er da. Dann machen wir ein Quickie. Aber du warst nicht da. Auch nicht in der Firma. Das fand ich doch merkwürdig. Ich wollte es dir noch sagen. Jetzt bin ich gespannt. Ich war in Frankfurt. Bei Mark Wagner. Denk dir was Besseres aus. Ich habe die Rechnung aus dem Frankfurter Hof. Zieh dir was über. Ich will dein kleines Ding nicht mehr sehen. Wir trinken dann Kaffee. Die Zeitung. Die Zeitung? Scheiße. Das ist lächerlich. Mein Lieber, das ist ein Foto, das dich mit einer Praktikantin zeigt, die schwört, du hättest sie zum Analverkehr gezwungen. Unsinn. Analverkehr? Wo warst du gestern? Bei Mark Wagner. Der weiß aber nichts davon. Bitte? Der weiß von nichts. Hat dich auch seit der Ringaktion nicht mehr gesehen. Hat sich auch sehr entschuldigt. Wie nett von ihm. Ich muss los. Krause. Rüdi, mein Alter, wie läuft's denn so? Was soll das? Ich wollte dir den Absprung etwas erleichtern. Bitte? Wenn Sonja sowieso gehen will, warum sie nicht mir überlassen? War das deine Idee? Danke, danke. Ich brauch kein Lob. Bisschen Photoshop, hier ein Bier, dann Schnaps. Verpiss dich. Mein lieber Junge, so solltest du nicht mit mir umgehen. Ach. Ich hab dir ein ganz klares Angebot gemacht. Du wolltest nicht. Also muss ich dir die Dringlichkeit meines Angebotes deutlich machen. Aber du solltest mich nicht ärgern. Sie ist doch sowieso weg. Nimmst du mein Angebot an? Was soll mir das denn bringen? Also nicht. Dann wird die Kleine von dem Foto wohl Anzeige erstatten müssen. Sie hat keine Beweise. Ein Kondom mit deinem Sperma ist ein ziemlich guter Beweis, finde ich. Bluff. Machen wir es kurz, deine Frau ist weg. Weißt du, wo sie ist? Sicher. Was soll denn das Theater? Ich schlag dir was vor. Du fährst doch so gern Auto. Ich sag dir, wo Sonja ist und dann machen wir ein kleines Rennen. Wenn sie erst da ist, kann sie behalten. Das ist krank. Das ist deine letzte Chance. Wenn du gewinnst, völlige Rehabilitation. Auch bei Sonja. Okay. Glaub mir, ich spiel fair. Muss ich ja wohl. Sie ist in Frankfurt, ich bin vor deinem Haus, ich stehe auf der anderen Straßenseite. Soll doch alles fair bleiben, hä? Okay. Wo ist sie genau? Am Frankfurter Hof. Sie wartet dort. Auf mich oder auf dich? Mal sehen. Wo ist Marc? Rüdi, du bist ja gefahren wie ein Verrückter. Alter Schwede. Okay, wo ist sie? Sonja. Tja, im Moment sind gerade die Fasten-Seatbelt-Zeichen erloschen. Was? Ich hab dir gesagt, ärgere mich nicht. Jetzt sitzt sie im Flugzeug und in wenigen Stunden hat sie Europa verlassen. Du hast mich verarscht. Du hattest deine Chance. Ja, ja. Ach, ich habe noch einen Brief von ihr. Für dich. Lies ihn zu Hause. In Ruhe. Und noch was. Ja. Hier. Der Maserati. Was soll ich noch damit? Oh, tolle Frau, deine Sonja. Oh, so ein Luder. Ich bring dich um! Du bist einfach kein guter Verlierer. Business as usual, ein Hörspiel von Christoph Zapatka. Mit Stefan Rudolph als Marc, Christoph Zapatka als Rüdiger und Katja Bürkle als Sonja. In weiteren Rollen Kirstin Petri und Ronald Spieß, Ton und Technik Dietmar Rötzel und Judith Rübenach, Regieassistenz Benno Schur, Regie Ulrich Lampen, Redaktion Katrin Zipse.